bin ich nochmal genau. zurück. Folgendes, was mir noch eingefallen ist, ist folgender Umstand, der ich sehr seltsam fand, auch seltsam fand. In 2006 hat mein Ex-Mann Ingo Sabel eine Verurteilung wegen irgendwelchen steuerrechtlichen Geschichten beim Amtsgericht Lahnstein. Da war nämlich diese Verbindung zu dieser Frau Hartmann Schadebrot, die im Amtsgericht Neuwied gearbeitet hatte. Die ist ja jetzt auch weg, die gibt's nicht mehr. Weil die Richter sind da, der Christ geht in Rente, weil er krank war, der Richter Christ beim Amtsgericht Neuwied, Familienrichter. Die Frau Hartmann Schadebrot war vorher in Lahnstein, geht vom Amtsgericht Neuwied weg. Und der Ehrlich, warum der vom Amtsgericht Neuwied weg ist, weiß ich nicht. Aber der soll da jetzt auch nicht mehr tätig sein. Also die Personen wechseln jetzt im großen Kreis ihre Plätze. Genau. Seit wann? So wie das üblich ist. Man bleibt eine Zeit lang, grast ein Stück weit was ab, wo es zum Nutzen ist, und dann verschwinden wieder einige vom Feld. So geht das ja immer in diesen großen Systemen. Es wird so lange genutzt, wie es möglich ist, und wenn es irgendwo zu heiß wird, möchte ich jetzt mal sagen, dann werden die Stühle getauscht. Sagten Sie auch, Sie hätten irgendwie eine Begegnung mit Scientology gehabt? Ach, Scientology, das ist eine ganz seltsame Geschichte gewesen. Und zwar geht das über diese Zeugen Jehovas. Es wurde ja mal gemauschelt, dass von wegen Zeugen Jehovas im Punkto Scientology irgendwie auch in Verbindung stehen sollte. Ja? Scientology an sich stellt sich ja auch vor. Das ist auch so, wie dieses eine Telefonat war. Ich weiß nicht, ich glaube, war ein Mann gewesen, der das geschildert hat. Ja, richtig, ein Grieche. Richtig. Da hat er schon recht mit. Die stellen sich tatsächlich so vor, und das ist auch wirklich so, dass die fast alle das gleiche Auto fahren. Wie war das gewesen? Und zwar von einer Freundin von mir, dessen Bruder, der nur ein Halbbruder ist, war in diesem Verein im Punkto Zeugen Jehovas gewesen. So, und die Leute, die hier so drumrum was mit der Sache Sabel zu tun hatten, die waren auch mal in dieser, ich sage immer Sekte dazu, weil für mich ist das keine normale Glaubensrichtung, weil wer eine normale, einfache Glaubensrichtung hat, muss nicht von Haustür zu Haustür gehen und gleich dreimal wiederkommen, um denjenigen zu überreden. Ja? Es soll ja eine freiwillige Sache sein, sie gehen aber gezielt an Menschen, die emotional geschwächt sind, weil die leichter zu beeinflussen sind. Und so macht Scientology das ja auch. Scientology macht ein Testverfahren, liest deine Macken aus und kriegt dich bei deinen Schwächen. So macht AWD das auch. Mhm. Ja? Ist überall das Gleiche. Man muss im Vorfeld was über die Person wissen, um sie angreifbar zu machen, ja, um sie zu fangen, um sie zu kriegen zu können. Das hört sich jetzt schwer verfolgungswahntechnisch an. Aber nur so kann man Menschen manipulieren, den Weg mitzulaufen. Man sagt ja auch, jeder hätte wohl eine Leiche im Keller liegen, in dem Sinne. Genau, weil meistens sind es vorbestrafte Menschen, die da tätig sind, die im Normalleben, sage ich jetzt einfach nur mal als Metapher, weniger Chancen haben, wieder Fuß zu fassen, wieder ein ruhiges, normales Leben führen zu können, weil sie eben genug angestellt haben, ja? Und aus dem Grund scheinen viele sich dann in die Richtung dann ziehen zu lassen. Und dieses Anwerben ist generell für mich sowieso ein bisschen durchgeknallt, weil wer muss schon Werbung für einen Glauben machen? Man hat einen Glauben oder man hat ihn nicht. Ja? Und Glauben ist eben nur Glauben. Mehr muss das nicht sein. Da muss man sich nicht organisieren, da muss man keine Gelder für locker machen. Ja? Sondern der Glaube soll ja nur ein Halt im Leben sein. Mehr nicht. Hatten Sie persönlich Kontakt? Ich habe drei kennengelernt, ja. Drei Stück. Drei Scientologen? Drei Scientologen. Das soll ein Scientologe aus Frankfurt gewesen sein. Der hieß damals Frank Lippert, glaube ich. Frank Lippert, ja. Der hatte im Punkto NSA halt mitgemacht und Geschäfte auch abgeschlossen. Er selbst namentlich nicht. Das läuft über Dritte. Weil das ist auch so eine Sache, so vertuscht man die ganze Sache am einfachsten. Man holt sich, was weiß ich, den besten Freund, überredet den dazu, hier kannst du ein lukratives Geschäft machen. Aber letztendlich fließen die Verdienst, der Verdienst aus dem eigentlichen Geschäft von dem Freund wieder zurück zu dem Vermittler. Weil das habe ich ganz, ganz klar nachweisen können bei NSA. Dann gibt es noch diese Firma Vanilla. Vanilla war auch so ein dubioses Schneeballsystem. Diese Lotto-Sache in Andernach war so ein dubioses Schneeballsystem. HMI arbeitet nach derselben Technik. AWD hat teils die Techniken auch übernommen, um Kunden zu werben. Es gibt noch einen OVB. OVB, wie gesagt, der OVB ist, hatte ich Ihnen schon mal erzählt, auch so was wie der AWD, soll ein unabhängiger Finanzdienstleister sein, aber die sind nicht so hochkriminell wie der AWD. Der hat zwar auch schon Verurteilungen gehabt, die sind ja auch nicht so groß geworden wie der AWD. Mhm. Was mich immer gestört hat, ist, der AWD ist wie aus dem Boden gestampft auf einmal groß gewesen, ja? Der ist zu schnell groß geworden. Und das muss immer irgendwo normalerweise einen Außenstehenden hellhörig machen, denn keiner hat da ein riesen Endvermögen, um sowas von jetzt auf gleich dann hochzuziehen. Da muss schon irgendwie eine größere Geldsumme mit reinfließen, um dass man überhaupt so eine Organisation gründen kann. So, und dann sind wir wieder bei den Machtverhältnissen. Weil wer Geld hat, hat Macht, und wer Macht hat, braucht halt seine Läufer. Und so läuft das bei den Konzepten überall. Ob das jetzt ein Schneeballsystem ist, ob das hier so diese angeblich unabhängigen Wirtschaftsberater sind, die können nie unabhängig sein. Das weiß jeder Idiot. Was nicht wissentlich war bei jedem, was aber heute weiter verbreitet ist, ist, dass der AWD halt nach Drückerkolonnenmanier arbeitet. Also auch ein offenes Geheimnis. Wie kann ein Mann, der gerade mal 22 Jahre alt ist, sich so schnell da so einen Namen machen und so viel Geld verdienen? So viel Bekannte kann der gar nicht haben, um alleine so groß zu werden. Und da spiele ich auf einen Andreas Pfeffer in Neuwied an. Beziehungsweise, ja, mittlerweile ist das Büro im, das war in Oberbiber und ist jetzt im Industriegebiet. Das geht nicht. Da muss man schon eine gewisse Unterstützung bekommen für. Was hatten Sie denn für Erfahrungen mit diesen Scientologen gehabt? Da habe ich nur Geld verloren. Wie gesagt, das ist eine Sache, die ist verkoppelt mit diesem NSA, weil die NSA-Mitarbeiter sind später zum AWD gegangen. NSA war so ein Schneeballsystem, das habe ich ganz am Anfang ja gar nicht gewusst. Wasserfilter? Wasserfilter? Ja, genau. Richtig, kennen Sie ja. Kenne ich. War genau. Auch schon mal zu einer Veranstaltung. Alarmanlagen, Wasserfilter und andere Sachen. Ja, richtig. Telekommunikationskarten, ne? Das war ja am Anfang noch für das Ausland. Ja, richtig. Ja. Richtig, korrekt. Und diese Nahrungsergänzungsmittel, die fand ich halt nicht schlecht. Ja? Und Luftfilter hatten sie auch. Mhm. Und in das Geschäft hat mich dieser Ingo Sabel reingebracht. Und so hatte ich den Herrn Sabel auch kennengelernt. Und zwar bin ich damals auf einer Veranstaltung in Hörkranzhausen gewesen. Mit einem Immobilienmakler, Hans, wie hieß der, keine Ahnung, Hans, Nachname weiß ich im Moment nicht, und habe mir diese Veranstaltung angeguckt, zwecks eventuell nebenher noch was Geld verdienen zu können. Ja? Ich war früher mal Karriere bedacht und fand das auch nicht schlecht, wenn man mit guten Produkten Geld verdienen kann. Verkauf fand ich toll, im Erzieherbereich war ich schon tätig, mit Menschen konnte ich umgehen, also war ich schon mal überlegen. Dann habe ich mir diese Versammlung da angehört, das hörte sich auch von den Produkten her sehr gut an, und dann sprach dieser Herr Sabel da ein Referat über die Produkte. Dann war die Veranstaltung rum, und wie kam das eigentlich zustande, dass der am 30. April bei mir vor der Tür stand? Ach, ich erwähnte in Anwesenheit eines Menschen, Michael Schirrer, dass ich diesen Herrn Ingo Sabel ganz nett fand, von der Darstellung dessen, wie er diese Firma vertritt. Und dass ich ihn auch als Mann recht attraktiv fand. Und dadurch wurde dann, ich möchte mal sagen, Kennenlernen gestartet. Ja? So habe ich den Herrn Sabel kennengelernt. Ja. Dieser Herr Sabel war deswegen so interessiert an mir. Ich bin ja eine lukrative Frau, für das Land tätig gewesen, hatte somit ja auch nicht unbedingt Geldprobleme. Ja? Verschwender war ich nie. Ich habe recht bescheiden immer gelebt. Also bin ich ja lukrativ für NSA. So. Dann hat er mir die Produkte immer wieder schmackhaft gemacht, seine Visionen erzählt und. Aber irgendwie war das nicht ganz stimmig für mich. Ne? Hab ich gesagt, ich könnte ja mal gucken, ob ich dir nicht einen Gefallen tun kann. Ich finde die Produkte ja nicht schlecht. Ich frag mal an in meinem Bekanntenkreis. Dann hatte ich in meinem Bekanntenkreis mal so bei verschiedenen Leuten, die Gesundheitsprobleme hatten und angefragt. Sag ich, du hör mal, ich habe hier ein Produkt kennengelernt, wie das so üblich ist. Ne? Typischer Standardsatz bei jeder Versicherung und bei jedem Schneeballsystem sind dieselben Gespräche. Ja? Deswegen klicke ich heute solche Leute direkt weg. Den höre ich gar nicht mehr zu. die brauchen mir gar nichts mehr erzählen, weil ich habe nachher auch im Callcenter gearbeitet. Das ist immer das Gleiche. Ich habe mir dieses Thema alle erst angeguckt, bevor ich mir eine Meinung gebildet habe. Stieg dann da auch ein mit 10.000 Mark Waren. Ja, und diese 10.000 Mark Waren waren eigentlich abgesichert über den Herrn Sabel. Er sagt, pass auf, du hör mal, ich habe mein Monatsbudget aufgebraucht. Wir dürfen nur bis 10.000 Mark bestellen. Ich habe aber viel zu viel Kunden. Würdest du mal hier mit ansteigen? Ich bräuchte die Ware. Sag ich, ja, wir können das gerne über meinen Namen bestellen. Warum nicht? Aber nur, wenn du die Käufer direkt hast, weil ich werde da nichts investieren. Er hat angeblich die Käufer, was sich dann nachher herausstellte, er hatte sie nicht. Ich bin dann auf einem Berg von Waren sitzen geblieben. Das war der erste Beschiss mit dem Herrn Sabel. Da ich ihn aber ja auch als Mann attraktiv fand, habe ich mich dann nachher einlullen lassen. Ja? Und dann geht die Sache halt weiter. Ich war halt verliebt in diesen Mann und das macht blind. Ja, die Waren habe ich dann gekriegt. Ein Teil davon habe ich wieder verkauft. Ich habe das so lange abverkauft, bis ich den Großteil der Waren dann auch wieder verkauft hatte. Nur die Produkte abverkauft. Ohne wieder neue bestellen zu wollen. Und das gab natürlich dann in den Augen von NSA, war das nicht so schön. Man hat gefälligst auf diesen Volkssportveranstaltungen, wie ich sie nenne, teilzunehmen. Ja, dieses wow, wow, wow, du bist ein Held und komm schnell nach oben. Die sind, laufen auch alle gleich ab. In den ganzen Firmen, die sich so groß organisieren wollen, wird der beste Mitarbeiter ja in den höchsten Tönen gelobt. Und wer will kein Lob? Ja, sicher. Ja? Und nach der Masche spielen die. Mir missfiel das, weil er zu übertrieben dargestellt war. Künstlich. Ja, ja, genau. Man sieht das hier bei diesem Bibel-TV oder so zum Beispiel, ja, diese Massenveranstaltung, jeder glaubt das, was wir sagen. Blödsinn, genau das muss man hinterfragen. So ist es nicht. Das sind teils selbst gedrehte Videos, ja, die sind zwar auch zum Teil werbetechnisch sehr exklusiv gestaltet, aber da beginnt es ja schon wieder. Wer nicht auf den Kopf gefallen ist, weiß ganz genau, dass man durch Werbung manipuliert. So. Ja. Es ging jetzt irgendwie in Richtung Scientology. Ja, ja, ja. Ja, ja. Das ist schon gezielt. Gezielt auf Leute zu gucken, die Vermögen besitzen, die sich investieren, die gerade noch irgendwo gierig sind. Ich möchte nicht sagen, dass ich nicht gierig war. Ich fand Geld verdienen fand ich cool. Aber wie kamen Sie von NSA irgendwie fast zu Scientology? Nein, dadurch habe ich die kennengelernt, weil die da mit drin hängen. Die Ach machen so. Da auch Geschäfte. Mhm. Die machen zusammen Geschäfte. Die geben sich Kunden durch. Mhm. Ja? Ich weiß nicht, wie das verstrickt ist. Das kann ich nicht aufdröseln. Ich sage nur, dass es mir da begegnet ist. Ich weiß nur, dass die sich untereinander Kunden zuschieben. Warum und wieso und was da letztendlich läuft, weiß ich nicht. Da müsste ich lügen. Und NSA und Scientology. Ja, die kennen sich untereinander, weil, wie die 10.000 Euro von mir weggekommen sind, wollte ich die natürlich zurück. Bin dann die Upline des Herrn Sabel angegangen, diesen Michael Schirre. Und der hatte diesen Frank Lippert gekannt, der war bei ihm. Komisch fand ich das, weil dann der Herr Sabel, ich bin nur noch immer mit, um rauszukriegen, wo ist denn jetzt mein Geld hin, ja? Bei dieser Vanilla-Veranstaltung. Und zwar machen die das auch so, die bieten ein Produkt an, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, da geht es, glaube ich, um Aktien. Doch, Aktien war es. Irgendwie eine Aktie, eine lohnende Aktieninvestition. Du gibst 500 D-Mark und die soll sich dann vermehren innerhalb von so und so vielen Monaten. Hm? Also auch wieder Schneeballsystem. Da ist mein Ex-Mann damals auch eingestiegen. Und über den Weg ist dieser Mann mir immer wieder begegnet. Nachher bei Wasserfiltersysteme sind das auch. Wie heißen die noch? Ein paar Jahre später. Ich weiß, ich kenne die. Die sind immer die gleichen. Die tauchen die gleichen Gesichter. Medizintechnik kommt da auch mit rein. Es gibt ja Unmengen an Firmen, die sowas machen. Ja, ja. Es gibt ja auch eine Zeitschrift für Multilevel-Marketing. Richtig. Multilevel-Marketing an sich ist kein schlechtes System. Die Frage ist, was mache ich draus? Ja? Wenn ich nur zum Spitzenverdienen, damit die Spitze nur verdient, benutze, dann ist natürlich fehl am Platze. Man kann alles zum Guten oder zum Schlechten verwenden. Sie hatten diese Upline verfolgt? Ja. Und irgendwie kamen Sie auch dann auf einen Scientologen? Ja, der soll Scientologe sein. Er hat sich zumindest mal auch so vorgestellt. Ja? Mhm. Was ich so seltsam finde ist, ABD, wie Scientology, wie Zeugen Jehovas, wie HMI und. Entweder haben sie ganz total verkaufte Existenzen, die mit dem Leben selber nicht mehr klarkommen, oder sie haben so Leute, die oben in der Spitze mitmengen. Weil das fällt immer wieder auf. Es ist immer dieses Durchschieben, ach ja, hier kann man nicht gebrauchen, jetzt probier das mal da. Die sind irgendwie miteinander immer wieder vernetzt. Weil ich kann das an einem Beispiel von meinem Mann erklären. Mein Mann war damals jung, hatte keine Ausbildung, hatte zwar ein Abitur, aber wusste so nicht so recht, was er mit seinem Leben anfangen sollte. Guckte sich so vieles mal an, wie das ja auch eigentlich vernünftig ist, sollte man ja beruflich, wenn man sich da noch nicht orientiert hat, und kam dann auf dieses schnelle Geld machen. Schnelles Geld machen bedeutet, ich werde 1 Million in einem Jahr verdienen. Und damit werben die ja immer. Du kannst innerhalb eines Jahres zum Millionär werden, ja, kann man. Dann gäbe es ein paar mehr auf der Welt, wenn das möglich wäre. Nur hat er sich auch durch dieses Klemmer, Flimmer, fahr mal mit nach Mallorca und hier kriegst du eine Spanienreise und gucke mal, wir haben die neueste Technik, davon hat er sich immer einwickeln lassen. Er ist so ein Mensch, er lässt sich in der Richtung sehr gut manipulieren. Hat sich die Veranstaltung ja auch angehört und hatte dann wiederum jemanden aus dem Versicherungsbereich, einen Freund, einen guten Freund, der wohl auch, wohl mal in der Jugend mit ihm Drogen nahm, der eine ziemlich seltsame Persönlichkeit ist, das muss ich einfach so sagen, hatte er sehr viele Kontakte, weil er mal bei einer Versicherung tätig war. Und wie man ja sieht, ist diese HMI und was weiß ich nicht all, die sind ja austauschbar. Ne? Da springt einer von dem Nächsten zum Nächsten und letztendlich, wenn du so Alma auf eine Liste setzt, siehst du, da war jeder bei jeder Versicherungsgesellschaft mal irgendwie tätig. Weil kriege ich aus der Versicherungssparte nicht mehr genug raus, gehe ich zur Konkurrenz. Mehr haben die eh nicht im Kopf. Deswegen springt das ja auch mit diesen Bankaufsichtsbehörden, also diesen Bankern, springt das ja auch so durch die verschiedenen Banken. Ne? Hier bei der Bank klappt das jetzt nicht mehr, dann hole ich mir die nächste. Ich möchte ja nicht bestreiten, dass das dumme Köpfe wären, weil das ist ja schlau angestellt, wenn man das so vertuschen kann. Ja? Von daher gut gedacht, aber schlecht gehandhabt. Jetzt nochmal zu dem NSA zurückzukommen. Weil danach bin ich denn dann immer angeworben worden für solches, ob ich nicht Lust hätte, bei Scientology einzusteigen und. Wer hat Sie denn versucht, bei Scientology anzuwerben? Hm? Wer hat versucht, Sie für Scientology anzuwerben? Am Anfang waren Zeugen Jehovas, nachher war Scientology. Wo waren wir da? In Ransbach-Bombach auf einer Veranstaltung für? Wofür waren die Veranstaltung? Weiß ich gar nicht mehr genau, da kann ich mich nicht mehr ganz dran entsinnen. Und zwar haben wir da gesessen, haben auch zu Abend gegessen, da ging es auch um so ein Schneeballsystem. Und dann saß wieder auch andere Leute an unserem Tisch und er fing dann an mit, was ich von Scientology halten würde. So fingen dann Gespräche erstmal an. Ja? Und da habe ich gesagt, davon lässt man besser die Finger, das ist nur eine Sekte, die sich Geld ansteckt. Ich bin da sehr direkt drin und ich gehe so Leute auch direkt an. Ja. Ich nehme da auch kein Blatt von Mund. Ich ignoriere eher eine Drohung, als wenn ich es annehme. Ich zitter vielleicht später, wenn ich zu Hause bin, aber ich werde das niemals tun, wenn mir jemand so gegenübertritt. und zwar hat der Herr Sabel, weil er so streng katholisch ist, der hat so eine Macke weg damit. Der ist wirklich, also extremer geht es gar nicht. Er ist so ein Kind, was mit der Bibel aufgewachsen ist, wo der Vater dafür ist, dass man mit Prügel aufwächst, damit man Disziplin hat. Hm? Das muss man mit Schlägen tun, ist mir auch fremd. Muss man nicht. Hatte er so eine fanatische Richtung glaubensmäßig. Er ist zwar bei seiner katholischen Kirche geblieben, hat sich auch zu nichts anderes überreden lassen, aber er ist ziemlich fanatisch. Und aus dem Grund dachte man wohl am Anfang, weil ich auch immer recht naiv wirkte, weil immer preisgegeben, dass ich über alles Bescheid weiß, habe ich auch nicht. Ja, das blieb immer so wischiwaschi, ich weiß nicht, wo ich da einordnen soll. Das bin ich nachher bewusst geblieben. Ganz, ganz bewusst. Weil das wurde immer seltsamer. Das habe ich aber erfolgreich abgeschmettert. Das sind ja jetzt 15 Jahre Leben, die ich Ihnen erzähle. Seitdem ich den Herrn Sabel damals kennengelernt habe in 94, ist mir das immer wieder passiert. Ja? Mhm. Seltsam finde ich halt, dass dieser Mann, dieser Herr Sabel, hingegangen ist und jetzt so auf die Spitze getrieben haben muss, dass er Daten über mich gesammelt hat. Habe ich eine Versicherung abgeschlossen, hatte ich mit einer Versicherungsgesellschaft plötzlich Probleme wegen Mahnungen, obwohl ich sie bezahlt habe, weil ich ja keine Rechnung bezahlt habe. Hm? So. Das ging dann so weit, dass ich wirklich alles gekündigt habe, was Rang und Namen hatte, was ich überhaupt an Versicherungen besaß, damit das endlich mal aufhört. Das nervt. Du schreibst die Versicherung an, bringst ihnen Beleg mit Kontoauszug am 5. überwiesen und die Versicherung schreibt dich wieder an, ja, wir haben hier jetzt Mahngebühren für Mahngebühren, weil sie haben hier nicht gezahlt. Bis ich mal raus hatte, dass mein lieber ehrenwerter Ex-Mann dahinter steckt, verging viel Zeit, weil ich habe zum Beispiel eine Krankenversicherung bei der Signal gehabt, eine private Krankenversicherung, da war mein Sohn damals drüber versichert, die lief über meinen Namen, ich bin Versicherungsnehmer. So, mein Ex-Mann wollte das unbedingt, da er privat versichert ist, weil er da besser versichert wäre. Gut, leuchtete mir ein, war auch mal so, ist auch heute wieder so. Ja, heute ist das besser, du hast eine private Krankenversicherung als eine gesetzliche. Problem gab es dann bei einer U-Untersuchung, wo der Junge eine Hüftuntersuchung kriegen sollte und die Rechnung nicht bezahlt war. Da bin ich nämlich aus der Arztpraxis rausgeschmissen worden. Aber richtig rausgeschmissen. Der Herr Roland, dieser Kinderarzt, der sagte damals Folgendes zu mir. Also Frau Sabel, Sie können jetzt gerade mal gehen, Ihre Versicherung ist sowieso nicht bezahlt. Denke ich, ich habe hier eine U, die ich machen muss, aber soll hier nicht zum Arzt gehen. Naja, denke ich, gut. Habe ich mein Kind in meine private Krankenversicherung wieder aufgenommen. Aber diese Signalversicherung habe ich mir in Anwartschaft behalten. Sollte irgendwann das, die Gesetzesmäßige mal brechen, braucht mein Sohn keine Gesundheitsfragen mehr beantworten, sondern er ist schon drin und er hatte damals ja noch keine gesundheitlichen Schäden. Mit im Laufe seines Lebens kamen dann ein paar gesundheitliche Probleme wie Allergien und so, ja. Also habe ich die Anwartschaft lange bezahlt und mein lieber verehrter Ex-Mann Ingo Sabel geht im November 2008 hin, holt sich diese Signalkrankenversicherung, weil er ja beim AWD tätig war, hat er ja da den Einfluss drauf, der Herr Sabel, holt sich die und versichert seine beiden das erste Kind mit den beiden zweiten Kindern von der neuen Frau. In dieser Versicherung. Dass ich der Versicherungsnehmer bin und das genehmigt habe, das interessiert die Versicherung nicht. Was ich nicht verstehen kann ist, warum gibt die Signal Iduna einem Herrn Sabel meine Versicherungspolice? Verstehe ich nicht. So, dann gab es ein Hin und ein Her. Dann waren aber wieder zwischendurch Verhandlungen und. Dann habe ich denen zigmal geschrieben, dass das nicht so ist, dass das meine Versicherung ist. Da die über einen öffentlichen Dienst lief, da ich der Versicherungsnehmer bin und. End vom Lied ist, er darf sich einfach diese Versicherung holen, obwohl ich weiß, dass man das Versicherungsbetrug nennt. Er darf es nämlich nicht. Er hat sie. Mein Sohn ist jetzt privat krankenversichert mit den zwei Söhnen aus seiner zweiten Ehe in dieser Versicherung. Und das ist nicht richtig. Ja. So. Hatten Sie noch andere Kontakte zu Scientology? Wie gesagt, nur diese Begegnungen immer mal wieder, ob ich nicht Interesse hätte, da anzufangen, weil ich wäre ja eine Führungsqualität und ich könnte ja und wenn ich da mitmachen würde, ich hätte auch fürs Leben ausgesorgt, weil ich immer ein Stückchen weit Bedenken hatte wegen meiner Gesundheit. Ich bin ein ehemaliges Frühchen und ich habe halt Folgeschäden davon, die habe ich, die werden ja im Alter nicht besser, sondern schlechter. Und ich habe halt früh angefangen, auch was für meine Altersvorsorge zu tun. Und meine Gesundheit ist halt nicht die fitteste. So, und dann kam ich auch mal mit dem Herrn Sabel auf so Gespräche, worüber ich mich halt gewundert habe, warum diese Person gegenüber das weiß. Kann er hell sehen? Woher weiß der das? Ich habe etwas länger gebraucht gehabt, bis ich begriffen habe, dass der Herr Sabel auch ganz private, empfindliche Datenschutzdaten von mir einfach weitergereicht hat. Das sei ja bei Scientology so üblich, habe ich mir sagen lassen. Ja, die Frage ist, gehört habe ich dann auch. Nur wie gesagt, ich habe ja nichts an die weitergegeben. Wieso die auf meine Daten und meine Sachen so genau wussten, weil die haben ja teils, die haben dann immer Andeutungen, die machen Andeutungen. Also es gibt im Leben eines jeden Menschen irgendwelche schwarzen Punkte, die nicht so schön waren, ja, sage ich jetzt mal, die nenne ich mal schwarze Flecke. Und wenn ich einen Menschen immer wieder auf diesen schwarzen Fleck anhaue, dann mache ich ihn ja mürbe mit der Zeit. Ja? Und das fand ich immer sehr, sehr seltsam. Ja, Scientology, wie gesagt, da, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, dass ich mir davon Abstand nehme und mal eine Diskussion mit ihm angefangen habe in puncto Glauben und dass man mich nicht verbiegen kann, dass man mich weder bestechen noch sonst was könnte, dann war ja Ruhe. Ja, dann kam von der Ecke gar nichts mehr. Haben Sie zwischendurch das Piepen gehört? Nein, habe ich nicht. Haben Sie mal gedrückt? Nee. Es hat zweimal kurz gepiept. Aha. Kann die Leitung sein, oder? Ja, ja, vielleicht ist ja noch ein Dritter dabei, ich weiß es ja nicht. Ist ja öfter so, entweder gewollt oder nicht gewollt, ne? Passiert mal so, das ist unterschiedlich. Man kann sie bewusst abhören oder man ist versehentlich in der Leitung mit drin, wenn sie fehlgeschaltet ist. Und wie man bewusst Telefone abhört, weiß ich zum Beispiel auch seit 97, da war das noch gar nicht so verbreitet. Wie macht man das? Wie macht man das? Man kann das mit einem Sicherheitsprogramm über das Internet steuern. Früher ging es über die Fritzbox. Du kannst diesen Babyruf einrichten, dann kannst du jemanden noch abhören und gleichzeitig die Telefonate mit aufzeichnen. Das macht der Computer automatisch. Du brauchst nur, Herr Sabel hat so ein Programm geschrieben, das spielst du auf dem Computer auf und dann nimmt er die automatisch auf. Das Programm springt auch nur an, selbst wenn der Rechner aus ist, weil er mit Strom versorgt wird, wenn angerufen wird. Frag mich ein Mensch, wie es funktioniert, das weiß ich nicht, aber das ist möglich. Und diese Sache hat mir damals ein Techniker von der Telekom aus München bestätigt, weil ich gesagt habe, ich werde hier verrückt, ich glaube, ich habe Paranoia, hier stimmt was mit meinem Telefon nicht. Ich führe hier 2 Tage vorher ein Telefonat und 2 Tage später wird mir was vorgeworfen, was ich vor 2 Tagen am Telefon gesagt habe. Das ist mir genauso passiert, bei mir war es bloß 1 Tag. Nee, bei mir war immer 2 Tage. Waren immer 2 Tage zwischen. Egal, was passiert ist. Das war so. Ich hatte da einem Erpresser gegenüber, das ist ja die Sache mit dem Geldkoffer, richtig. Hatte ich einen Tag, an einem gewissen Tag, mit einer Versicherung telefoniert und mit einem Finanzamt. Es ging da um Außenstände und 1 Tag später rief er mich an und wusste genau davon Bescheid. Richtig. Und deswegen sagte ich, das, was da so gesagt wird, ist mir nicht fremd. Im Gegenteil, die letzten 15 Jahre mehr als nur einmal aufgefallen. Zwar in unterschiedlichen Richtungen, was sich aber nachher dann immer wieder auf einzelne Personen zurückspinnt. Und mein Ex-Mann ist ein sehr, sehr gescheites Kerlchen, so krank wie er auch ist. Ja? Also ich sage ja, er kann nicht gesund sein. Man kann hinter einem Menschen nicht so zwanghaft her sein. Er hat doch Glück gehabt, er ist doch rausgekommen aus seinem Missbrauch. Er hätte mich doch jetzt spätestens in Ruhe lassen können. Ist es aber nicht. Es hat nämlich nicht aufgehört. Ja? Aufgehört hatte es damit, nachdem ich mich nirgendwo mehr angemeldet habe, kurzzeitig als Obdachlose geendet bin, um mir dann wieder was zu schaffen. Und ich habe größte Angst davor, mich wieder irgendwo anmelden zu gehen. Und das darf nicht sein. Erzählen Sie noch einmal, wie das mit dem Telefonabhören geht. Sie haben da beispielsweise einen Computer in einer Wohnung und können das Telefonat, das von anderen Wohnungen geführt wird, abhören? Ja, also 97 geht das folgendermaßen. Du stellst einen Rechner hin, nimmst eine Fritzbox, spielst auf den Rechner ein Programm und das stellst du ein. Das springt immer an, auch wenn der Computer aus ist, weil man kann den auf diesen Standby schalten. Ja? Ja. Unbemerkt schalten. Wenn ein Telefonat, wenn Telefon benutzt wird, über die Fritzbox steuert man das. Das macht man lautlos und dann kann man die Telefonate aufzeichnen. Ja, so die Telefonate eine, aus anderen Wohnungen? Nee, nur aus der Wohnung, wo die Fritzbox liegt. Also ist mir nur bekannt, ja? Ach so. Abhören auf anderen Wohnungen kannst du, wenn du weißt, wo die Telefonleitung herläuft. Das war ja in unserer Waschküche überbrückt. Man hat in ihrer Waschküche da was angezapft? An der Buchse, ja. Weil das hat der Techniker ja weggemacht. Ja, wer war das? Wie sah das aus und wohin führte das? Das war ein Kabel, was an unserer Telefonbuchse zu viel angeklemmt worden ist. Und dadurch kannst du wohl, frag mich ein Mensch, muss ja im Haus irgendwo dann der Computer gestanden haben, Verdacht hätte ich, ja? Bei dem Vermieter oben, der stand doch so dicke mit ihm. Und er wollte mich ja eh raushaben. Aber wo führte das Kabel denn hin, das Sie da gesehen hatten? das war an der Telefonbuchse mit dieser Leitung verbunden. Wo das hingeführt hat, kann man nicht sehen, weil das in der Wand war. Mhm. Also ein geheimnisvolles nur außen Kabel. An dem Stück, wo es verbunden war, konntest du das sehen. Also ein geheimnisvolles Kabel. Es führt von der Telefonleitung irgendwo hin. Ja, ja, der von der Telekom sagte damals, das hier ist nicht richtig zusammengesteckt. Wer telefoniert denn hier bei Ihnen? Ja? Mhm. Wer auf meine Leitung telefonieren würde, sag ich, soweit mir bekannt ist, keiner. Und außerdem war das ganz am Anfang nicht. Mhm. Sag ich, das hier ist mir neu, weil ich die Buchse ja schon öfter gesehen habe. Dann hat sie also absichtlich jemand abgehört. Richtig. Und so Telefongespräche sind mir ja nachher, am Anfang waren Kassetten, die ich hatte. Die sind mir heute auch wieder geklaut worden, die habe ich schon immer. Und nachher CDs zugespielt wurden. Die habe ich in die Hand gedrückt gekriegt. Hier, hör dir das mal an, das bist doch du. Wer hat Ihnen diese CD übergeben? Mein derzeitiger Jetztmann. Hör dir die mal an, das bist du. Ja, und was sagt er dazu, woher die hat? Er sagt, er hat sie von dem Herrn Sabel. Aha. Mhm. Und was war da drauf? Ein Telefonat. Belangloses? Nee, ein ziemlich nervenzerschmetterndes Telefonat, wo ich fast einen Nervenzusammenbruch hatte, weil ich nicht mehr wusste, was lief. Und das haben Sie auch noch? Ja, das habe ich auch. Ja. Das heißt, Sie haben ungewollt jetzt Aufzeichnungen von früheren Telefonaten? Nee, von einem Telefonat in 2007. Von einem? Ja, 7 oder 8 ist das Telefonat mal geführt worden. Das haben Sie jetzt noch? Ja. Mhm. Das habe ich noch. Was gelöscht worden ist, sind so E-Mails. E-Mails, die wichtig waren, wo ich hätte eine Verbindung nachweisen können. Ja? Zwischen wem? Ich war. Zwischen wem? Zwischen dem Herrn Kritt und mir. Das ist eigentlich ein ziemlich dummer Mensch, habe ich mal gedacht, aber so dumm ist er denn dann gar nicht. Der irgendwie auch eine Rechnung mit mir offen hat. Das ist auch so ein ganz dubioses Kerlchen. Mit dem Mann habe ich nach 3 Jahren Schluss gemacht, weil er mir eine Ehe verschwiegen hat. Ja? Er war verheiratet und führt mit mir eine Parallelpartnerschaft. Und er hat mir ziemlich viel Theater gemacht. Deswegen wusste ich am Anfang nicht, ist es der Herr Sabel, ist es der Herr Kret oder ist es vielleicht sogar der Partner, mit dem ich zusammen bin. Ja? Ich wusste es nicht. Die kennen sich alle 3 untereinander. Die kennen sich. Sie sind da ungewollt in irgendeine dubiose Organisation geraten? Ob die 3 eine Organisation sind, weiß ich nicht. Beim Sabel weiß ich definitiv. Ich habe ja jetzt so viel gehört, dass es eigentlich sehr viele Verbindungen dort gegeben haben muss. Ja, die hat es auch gegeben, ja. Ein weitläufiger Cousin von mir ist auch bei dem AWD tätig gewesen. Der Otto hat das nach dem Ausstieg auch bestätigt, dass das so gelaufen ist. Sag ich, weiß ich doch, brauchst du mir nicht erzählen. Sag ich, ich weiß das, ich war mit so einem Mann verheiratet. Es sind ja 4 Verurteilungen. Ach, kommen wir mal auf den Einbruch 99 AWD Koblenz-Metternich zurück. Dieser Einbruch war bewusst geplant worden, weil die Steuerfahndung hinter dem AWD in Koblenz-Metternich her war. Da war irgendwie was, ja, da haben sie irgendwie was rausbekommen. Und da mussten ein paar Unterlagen verschwinden. Mein Ex-Mann hat damals angegeben, sie hätten ihm den Schreibtisch aufgebrochen. Nee. Diese Möbel habe ich von meinem Geld bezahlt, damals noch von dem Krankengeld, was ich von der Landesgehörlosenschule bekam. Ja, die sind also durch mich finanziert gewesen, ganz am Anfang mal, wie das anfing. Und diesen Schreibtisch habe ich aufgebrochen. Und diese Uhr, diese teure Uhr, war eine Fälschung aus der Türkei, die er bei der Versicherung mit abgerechnet hat, mit auf die Liste gesetzt haben soll. Mhm. Ja? Ich habe die Liste nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass er angeblich die Uhr auch mit abgerechnet hat. Komisch finde ich, dass ein AWD es möglich macht, Versicherungen zurückzudatieren. Ja? Sprich, die verbrannten Füße meines Sohnes mit der Unfallversicherung. Weil der Mann ist tot, den gibt es leider auch nicht mehr. Der hat mich, Kevin ist missbraucht worden, 99, 2001. Habe ich den per Zufall im Café, sprach er mich an. Frau Steimel, ich sag, woher wissen Sie meinen Namen? Sagt er, Sie waren mit dem Sabel verheiratet, gell? Ja, sag ich. Sagt er, er wäre krank, er würde mir gern was erzählen. Und das hat er mir auch erzählt. Habe ich gesagt, was fange ich jetzt damit an? weil ich ja auch schon so Torturen mit der Polizei in der Wied hinter mir hatte, bin ich damit nicht zur Polizei. Ja? Ich hätte das mal besser getan. Ich hätte mal besser einfach immer wieder direkt zur Polizei gehen sollen. Habe ich aber nicht gemacht. Wenn man auf der Polizei eine Anzeige verweigert kriegt, Aussagen verdreht dargestellt werden, man von den Polizisten ständig noch privat angerufen wird, er einen zum Essen einlädt, wo man gerade verprügelt worden ist, dann traut man dann wieder Polizei nicht. Sie wurden verprügelt? Ja. Ja, von wem? Einmal mit mehrfachen Blutergüssen, multiplen Prellungen und auch einem Schlüsselbeinbruch. Einmal von diesem Herrn Gritt. Dann körperlich attackiert von dem Herrn Steimel, jetzigen Partner. Der hat aber einen anderen Hintergrund. Seine Mutter, der wurde 2006 der Schädel eingeschlagen. Wortwörtlich eingeschlagen. Da ging es wohl auch irgendwie um Geld und Drogen und offene Rechnungen und ja. Das sind so Sachen, die sind immer wieder auf mich eingeströmt und immer wieder, weißt du denn? Und der hat doch, ja, in Neuwied gibt es viel. Das ist der Neuwieder Polizei bekannt, aber sie guckt weg. Ja, warum hat man sie denn verprügelt? Mit Schlüsselbeinbruch. Ah, da ging es um Geld. Ich soll irgendwie was damit zu tun haben. Keine Ahnung, das habe ich gar nicht gerafft. Mir ging es nur darum, dass ich mit dem Mann keine Beziehung mehr eingehen wollte. Ja, das war so. Er wollte aber die Beziehung nicht loslassen. Darauf habe ich auch am Anfang nur reduziert. Nur wurde immer wieder von irgendwelchem Geld gesprochen. Ich habe kein Geld. Wieso quatscht man mich immer auf Geld an? Ich habe keins. Ja, und ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Was habe ich denn getan? Gar nichts. Ein Kind erzogen. Was ist denn da schon wieder gelaufen? Rausgestellt hat sich dann, der Herr Krett hat über die Kreditreform ja mal für mich eine Auskunft eingeholt, weil es um Unterhalt ging für meinen Sohn. Ich wusste ja, dass der Herr Sabel Geld hat, aber das Gericht wollte immer Nachweise haben. Ein Herr Sabel hat in Lahnstein ein Büro, hat in Koblenz ein Büro, hat in Urmitz ein Büro. Hat 3 Wohnungen, aber hat kein Geld, um Unterhalt in der richtigen Höhe zu zahlen. Seltsam. Hm? So, da ich das nachweisen musste, hatte ich damals ja versucht, das auch zu tun, damit die Klage auch Erfolg hat. Ja, musste ja auch irgendwas mitbringen. Und dann hatte ich über die Kreditreform halt, da der 2 Autos angemeldet hat und in Lahnstein in einem Schloss wohnt und was weiß ich nicht all. Und das wusste ich ja dann. Und was ich nicht wusste, war, dieser Herr Krett hat sich mit dem Herrn Sabel unterhalten. Weil dieser Herr Krett im Streit mir irgendwann in der Küche mal an den Kopf schmiss, wie hat er gesagt? Ja, ich weiß ja, dass du schwer krank bist. Das hat mir jemand erzählt, der dich ja wohl kennen muss. Und dann habe ich gesagt, wer will dir denn erzählen, dass ich schwer krank bin? Soll ich körperlich, ja? Das ist korrekt. Nee, psychisch. Sei es der einzige Mensch auf der Welt, der behauptet, dass ich psychisch krank wäre, ist der Ingo Sabel. Sei es, das hat er damals schon bei der Scheidung getan. Sei es, und wenn du überhaupt irgendwas gehört haben könntest, kann es nur der sein. Er hat es natürlich verneint, aber dann ein paar Jahre später bejaht. Da habe ich Weihnachten eine kleine E-Mail drüber bekommen, die ist mir aber auch wieder gelöscht worden auf dem Rechner mit diesen Beweisen, die ich hatte. Weil dafür haben sie mein Notebook geplättet. Sie sagten auch, bei Ihnen wäre eingebrochen worden? In meiner Wohnung im Raiffeisenring, im Taubenweg, das allererste Mal. Und zwar saß ich abends mit diesem Kumpel meines Mannes bei mir zu Hause. Mein Sohn lag im Bett. Und dann habe ich irgendein Geräusch Richtung Schlafzimmer wach. Das war am anderen Ende. Ja, das lag ziemlich hinten. So, was ich sehr suspekt damals an dieser Sache fand, war, der Computer meines Mannes war angeschaltet. Das Fenster war offen. Dann habe ich ja die Polizei angerufen, dass bei mir jemand drin gewesen ist, weil man hat das gehört. Und dann hat die Polizei Folgendes gefragt, ob bei mir was fehlen würde. Wenn nichts fehlen würde, würde das eh nichts bringen. Da bräuchte ich auch kein Anzeige machen. Ich habe meinen Mann damals angerufen, dass jemand in unserer Wohnung war und ihn interessierte das gar nicht. Dasselbe Spiel hatten wir in Urmitz. Als wir da die Ehewohnung hatten, komisch, ne? Immer, wo ich mit Herrn Sabel lebe. Und dasselbe Spiel hatte ich dann nochmal, als ich allein in der Spechstraße auf der Kartause gewohnt habe. Seltsam. Und dann ist es ja nochmal vorgekommen, also 4-mal sogar, im Taubenweg jetzt zum Schluss, im Raiffeisenring, bevor ich ausgezogen bin. Und da sind mir Sachen zerstört worden, da sind meine Sachen durchwühlt worden, Elektrosachen gestohlen worden, das Kinderfahrrad gestohlen worden, das war auch ganz komisch. Jedes für sich könnte mal als Zufall werden, aber zu viele Zufälle sind so zufällig, um zufällig zu sein, ja? Wenn man das jetzt mal im Wortspiel einfach nehmen möchte. Wenn man alles auf ein Tablett nimmt, ist das zu viel, um dass das nur noch Zufall ist. Mhm. Ich habe das nur immer wieder nur abgeschmettert. Am Anfang war für mich immer nur ein Ziel wichtig. Ich schütze mein Kind, begleite mein Kind anständig und überlebe irgendwie. Da er mir 2008 mit dem Jugendamt anrückt und da so ein Spielchen spielt, das finde ich fatal. Angeblich bin ich ein Jahr aus meiner Familie weg gewesen, war ich noch nie. Ja? Angeblich bin ich mehrfach sexuell missbraucht in der Kindheit. Blödsinn. Stimmt auch nicht. Was bin ich noch? Ich bin eine Borderline-Erkrankte, ich bin eine Münchhausen-Syndrom-Kranke, ich bin depressiv, ich bin suizidal. Das sind so die ganze Latte, die ich mal kurz erwähnt hatte. Mhm. Alles in allem zusammengenommen, wenn man die Diagnosen gegenüberstellt, heben sich teils Diagnosen auf. Das kann gar nicht sein. Ich bin gar nichts von dem. Ich bin weder mal auf den Strich gegangen, noch sexuell missbraucht worden, noch aus der Familie weg gewesen, noch bin ich schwer erziehbar gewesen. Lauter so ein Müll. Drogen habe ich auch genommen. Alles laut Aussage Claudia Sabel und Ingo Sabel. Das kommt immer von denen. Weil die Gutachterin schrieb ein ziemlich durchgeknalltes Gutachten. Das hat die nicht von mir. Die Frau Manuela Meyer aus Wittlich, die dieses Gutachten vom Amtsgericht Neuwied in Auftrag gegeben bekommen aus hat. Wittlich. Millionen, hm? Aus Wittlich. Mhm. Manuela Meyer aus Wittlich. Also die ist mit Vorsicht zu genießen. Mit extremer Vorsicht zu genießen. Der Herr Petzold war der Gutachter aus 99 Sorgerechtsprozess, wo ich auch das alleinige Sorgerecht in 2002 erhalten hatte. Und sie brauchten ja irgendeinen Grund. Das hier war ein abgekartetes Spiel. Warum das funktioniert hat, kann ich ganz einfach sagen. Das Gericht hat Beweise, die ich hatte, nicht zugelassen. Und als die Polizei ermitteln sollte und ich da war, haben sie gar nichts gemacht. Hätten sie es getan, hätten sie die Beweise gehabt, dann würde dieser Mann heute nicht als Täter sein Opfer besitzen. Ja. Weil über eines machen die sich keine Gedanken. Selbst wenn das Kind nur 2,5 Jahre alt gewesen ist, ja, war er ja leider. Es bleibt eine gewisse unterschwellige Angst in den Menschen vorhanden, wenn sowas passiert. Auch wenn man das so eindeutig zuordnen kann, was ein Kleinkind nicht tut, kann ein Kleinkind nicht. Ja? Das ist weder mit Intrigen noch mit sonst irgendwas behaftet, noch kann es weiterdenken, was vielleicht morgen kommt. So, diese Grundangst nutzt der Herr Sabel ja für sich. Denn mein Sohn und ich hatten eine ganz normale Mutter-Kind-Bindung, die sehr eng war, weil ich eben alleinerziehend war. Es ist keine pathologische Bindung, ich habe mein Kind nicht sexuell missbraucht, das ist Müll. Weil er ist ein Realschüler gewesen, hat, wie gesagt, soziale Kontakte gehabt und ich kann das nur immer wieder als Begründung mit auf den Tisch bringen, weil hier stimmt was nicht. Ich kann doch nicht, wenn der Verdacht im Raum steht, dass jemand pädophil ist, ja, selbst wenn sie es beiseite schieben mit meinem Sohn, ein Kind dahin geben, um zu gucken, was passiert. Damit bringen sie meinen Sohn in Gefahr. Ganz eindeutig. Einfach, gewollt, bewusst in Gefahr. Ja, es ist ja denkbar, dass er doch Geldeinkünfte hat, womit er dann Bestechungsgelder finanziert. Das ist damals bei der Freya von Enkefort gelaufen. Die war wohl plötzlich bezahlt. Am Anfang war die sehr für mich, hat die auch sehr so Sachen aufgedeckt, da der Geld besitzt. Dann war sie ja sehr überrascht, da die Scheidung von dem Herrn Sabel gar nicht eingereicht ist, sondern nur ein Schreiben vom Anwalt an mich geschickt worden ist, um mich irgendwo in die Knie zu zwingen. Guck mal, wenn du jetzt nicht den Mund hältst über die Bilder, dann. Weil dein Geld habe ich ja auch schon. Und sie sind eh alle auf meiner Seite. So spielte mein Mann damals, um das abzukürzen. Bekam sie ja von mir erst am Anfang Bargeld, was ich noch hatte. Ja, am Anfang war ich ja noch nicht so Hopfen und Malz verloren und ohne finanzielle Einnahmen oder sonstiges. Da bin ich erst im Nachhinein reingedrückt worden mit Gewalt. Weil ich keine andere Möglichkeit habe. Genötigt worden, so muss man sagen. Mit Gewalt reingedrückt wäre der falsche Begrifflichkeit. So, dann hatte ich ja Verfahrenskostenhilfe, die hat sie auch bekommen. Ja, das Scheidungsverfahren lief ja sehr, sehr lang. Ich glaube insgesamt 6 Jahre. Ja. Wie viele Rechtsanwälte hatten Sie, von denen Sie enttäuscht wurden? 1, 2, 3, 4, 5, 8. Welcher von diesen Rechtsanwälten hat gut gearbeitet? eine gibt's. Und zwar die Frau in Koblenz. Eine gibt's. Eine. Die eine von acht? Ja. Eine von acht? Ja. Und was haben die anderen sieben gemacht? Die achte hat, ich will nur dazu sagen, richtig gearbeitet hat sie, hat nur nicht weitergemacht. Deswegen bin ich von ihr enttäuscht, ja? So, jetzt gehen wir zu den nächsten über. Der Herr Schmitz hat Beweise einfach nicht weitergereicht oder falsch weitergereicht oder angeblich Beweise weitergereicht und mir nicht gesagt, welche. Die Freier von Engefort hat die güterrechtliche Geschichte einfach raustrennen lassen. Sie hätte das mit mir besprochen, das stimmt gar nicht. Die hat mit mir gar nichts mehr nachher besprochen, gar nichts, überhaupt nichts. Ich stand bei der Scheidung vor Gericht und wollte laufend dem Richter sagen, dass ich damit nicht einverstanden bin. Da fuhr er mir folgendermaßen über den Mund. Frau Sabel, Sie halten jetzt den Mund. Lassen Sie mal Ihre Anwältin machen, die macht das schon. Achso, alles klar. Etwas, was ich mit der Anwältin nicht besprochen habe, hat sie gefälligst durchzusetzen. Der Witz ist, als am 3.3.2009 der Beschluss vom Amtsrichter Christ vorgelesen worden ist, war ein Termin bestimmt für mich und die Freier von Engefort stand auch da, die hatte wohl gerade einen Fall da. Wir standen dann zusammen in diesem Gerichtssaal. Er las halb den Beschluss vor. Schmiss uns wieder raus. Ich war ja mit meinem Partner wegen der Tochter da. Ja? Und dann war für ihn die Sache erledigt. Ist verkündet. Ich habe jetzt keine Zeit. Du siehst, ich habe hier genug zu tun. So ist das abgelaufen. Perplex war ich dann, als ein paar Tage später der Beschluss kam. Der war nämlich viel länger als davor gelesen. Und da stand auch diese Freier von Engefort, die die Akte ja hat, die ja eigentlich Bescheid wusste, dass mein Mann ein falsches Spiel spielt. Hat am Anfang immer abgewehrt, dass ein sexueller Missbrauch vorliegen könnte. Dann hat er teils zugegeben, verwischt. Also, mein Mann sagt Folgendes. Er habe mit dem Jungen im Bett gespielt und ob das Kind jetzt nur rechts oder links auf dem Bein oder dazwischen war, das wüsste er nicht mehr. Ah, die Situation gab es also dann schon mal. Mein Mann sagt Folgendes. Gejuckelt? Das Kind war total auffällig. Der hat auch an der Mutter gejuckelt. Nein, hat er an mir nicht. Nur an dem Mann. Aber er war ja wohl nackt dabei, ne? Mein Ex-Mann war nackt, ja. An dem Tag, am 16.06.99, ja, war er nackt. Er hatte zumindest mal genital freigelegt, ne? Ja. Ja, das reicht doch. Nur der Junge nicht. Der Junge hatte eine Pampers an. Aber mir geht's darum, dass er sich mit dem Kind stimuliert hat. Mhm. Das ist eine sexuelle Handlung. Ist das Kind ein Stofftier, mit dem ich machen kann, was ich will? Nein, die Rechtsanwälte hatten sie überwiegend also im Stich gelassen. Ja. Ja, hat keine Aussicht, lassen Sie das mal, wie das ist. Und ich bin natürlich total durchgedreht, der hat mein Kind angepackt. Ja? Ich habe auch alles Mögliche probiert, dann war ich ja auch beim Kinderschutzdienst. Die haben mich ernster genommen, die haben mir zumindest eine Therapeutin gegeben, die Frau Müller beim Kinderschutzdienst Neuwied. Nur jetzt im zweiten Verfahren haben sie sich ewig lang Zeit gelassen, bis sie geschrieben haben, dass ich tatsächlich 99 wegen Missbrauchsfall da war. Hätten sie das früher geschrieben, wäre der Junge auch nicht in Aachen gelandet. Die Kindertherapeutin, Frau Heil aus der DRK-Klinik in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Kinder- und Jugendpsychiatrie, die war wohl auch vor Gericht, aber die soll, das kann ich jetzt nicht bestätigen, weil ich nicht dabei stand, aber das ist eine Mutmaßung, die soll sich auf die Schweigepflicht berufen haben. Ja? Ich weiß es ja nicht, weil ich nicht dabei stand. Da kann ich nicht genau sagen, ob es wahr ist oder nicht wahr ist. Wenn sie dies getan hat, hat sie den Täter auch unterstützt. Sie hatte in dem Bericht 2000 oder 2001 geschrieben, sie würde nicht als Gutachter auftreten, sondern sie würde nur als Therapeutin für das Kind etwas sagen. Fand ich ja auch okay. Die hat sich auch korrekt in den Punkten verhalten. Dann hat sie aber auch eine Patientenschweigepflicht. Gilt die auch bei einem Strafprozess? Denn der Ölisch, den hat es ja nicht interessiert. Der schreit ja lieber seine Zeugin zusammen, nimmt die ins Kreuzfeuer und schiebt einen alten Liebesbrief vor. Als Begründung, dass der Mann nie was getan haben kann. Schickt mir zwei Tage später nach der Verhandlung zwei Polizisten vorbei. Ich soll jetzt endlich mal Ruhe geben und das alles mal so lassen und akzeptieren, dass die Kinder weg wären. Zwei Polizisten kamen zu Ihnen? Ja. Und haben Ihnen das gesagt? Ja, vom Ehrlich sollten Sie mir ausrichten. Was soll das? Polizei ist was anderes als Gericht und dann verstehe ich nicht, warum hat der Ehrlich nicht überprüft, dass ich weder gewalttätig noch sonst was in meinem Leben war. Warum hat er sowas nicht überprüft, anstatt mich gleich als Schwerverbrecher darzustellen? Dasselbe Spiel hat er gemacht in der Verhandlung bei meinem Mann. Der hatte bei eBay Druckerpatronen bestellt, hat die Rechnung wohl überwiesen, hat dann ein Problem mit der Bank gehabt. Jetzt hat er das Bankkonto ja schon lange gekündigt und irgendwie kam das jetzt auf Tablett. Hier, guck mal, hier schuldest du mir als Verkäufer 20 Euro. Dann ist er hingegangen, hat seinem Bruder die 20 Euro auf den Tisch gelegt und hat gesagt, kannst du die bitte mal überweisen? Hier ist irgendwas schiefgelaufen, der will Geld von mir. Der Bruder hat wohl dann probiert, die 20 Euro an den Käufer zu überweisen und die kamen zurück. Und daraufhin gab es dann eine Verhandlung bei dem sehr ehrenwerten Strafrichter Irlich. Und mein Mann wurde auf 1500 erst verklagt und muss heute 1000 Euro in Raten an das Gericht zahlen, weil er ja eine Gerichtsverhandlung haben wollte. Ne, wollte er nicht. Er hat die Sache bezahlt. Und in der Verhandlung sagte der Herr Irlich Folgendes. Ja, Herr Hutmacher, Sie können ja gleich den Mund halten, Sie lügen ja auch, weil der Bruder ist als Zeuge mit. Das ist doch alles sehr suspekt, oder? Geht es da nicht um Fakten? Mhm. Ich kann da nicht einfach einen Menschen verurteilen, auf Hörensagen, sondern ich muss Beweise und Fakten dafür haben. Genauso wie ich angeblich Psychiatriepatient bin. Das ist Unsinn. Bin ich nicht. Ich war noch nie in der Psychiatrie. Ich selber habe mich in der Psychiatrie für 3 Tage begeben und das ist auch nur 3 Tage geworden, weil ich am Freitag rein bin, ja, um nachzuweisen, dass ich keinen umbringe, mich nicht umbringe, Kinder nicht umbringe, weil das immer wieder auf mich einprasselte. Jeder traktierte mich von ringsherum, Jugendamt, meine Familie fing schon an zu spinnen, ja, nimm dir nicht Leben, weil die Kinder jetzt weg sind, ja. Ja, und du bist ja gefährlich. Und dann lauter so ein Unsinn. Der Richter mit seinem, wir haben die Sicherheitsstufe erhöht, weil sie ja gefährlich sind. Sag ich, ich, Hänfling? Sag ich, sie machen sich lächerlich. Ja, das braucht man ja auch belegt. Und dieses belegt, ja, das habe ich gemacht. Ich habe das bewusst gemacht, damit die endlich aufhören, hier als Begründung vorzuschieben, ich würde meine Kinder töten. Und das kommt von meinem Ex-Mann. Er hat's unterschrieben und am 15.04. an Stadtjugendamt Neuwied gefaxt. Er war's. Sonst keiner. Es ist wichtig, dass man der Psychiatrie fernbleibt. Ja, ich habe gemischte Erfahrungen da gesammelt. Man sollte davon fernbleiben, das weiß ich. Denn die Begutachtungen, das finde ich viel, viel schlimmer. Ein Gutachter soll ja zum Gutachten da sein und die Fakten sammeln und daraus irgendwo einen Bericht mit einer Empfehlung geben. Ein Gutachter holt aber gar keine Fakten. Der nimmt lieber Blabla, spinnt daraus irgendeinen Text, wie er gerade versteht, und erklärt dann, du bist krank. Und in der Psychologie ist es Folgendes, da ist nur ein Schwarz-Weiß-Denken vorhanden. Entweder bist du bei einem Arzt auffällig krank, oder du bist es eben nicht. Was dazwischen haben die wenig. Ja? Bei den meisten Diagnosen gibt es kein Mittelfeld. Und das ist falsch. Jeder Mensch hat ein Mittelfeld. Jeder schreit mal rum, deswegen ist er nicht generell aggressiv. Jeder weint mal, deswegen ist er nicht gängig depressiv. Ja? So einfach geht das bei der Psychiatrie. Ja. Und das ist das Problem. Dann haben sie Altbuchwissen, Lehrbücher. Wie gesagt, Krankheitsbegriffe kannst du erkennen, wann man dieses Studium gemacht hat. Ich habe mich mit so viel beschäftigt. Und ich verstehe nicht, warum so hochstudierte Menschen da oben sitzen und so dumm sein können. Vielleicht müssen sie sich dumm stellen, damit ein Wunschgutachten herauskommt. Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Das ist richtig. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Auf der Webseite kriminalstaat.de gibt es Beiträge. Skandalfall 14, 15 und 16. Die empfehle ich Ihnen mal anzuhören. Das handelt von der Psychiatrie und ist weitaus schlimmer als das, was Sie wahrscheinlich bisher kennengelernt haben. Ja gut, ich habe von dieser Frau gehört, die da in der Psychiatrie festgehalten wurde, in dem Mutterhaus. Meine Tochter war übrigens auch in dem Mutterhaus. Aber nicht in Trier, sondern in Waldbreitbach. Mhm. Das Schlimme ist, die Ärzte hängen da sehr dicht beieinander. Ja, ich meine einen schlimmeren Fall. Ich meine ja einen Fall, wo eine Frau auf offener Straße verschleppt wurde, gewalttätig überwältigt, in Handschellen wie ein Verbrecher abgeschleppt in die Psychiatrie und dort dann gewaltsam mit diesen Chemikalien gefoltert wurde. Das ist der Fall Nummer... Das selbe Spiel hatten wir in... im Aluheim, unter der Führung von dem Herrn Laubenthal. wenn den Angestellten jemand auf den Geist ging, dann hat man mal kurz gesagt, der geht uns auf, der ist aggressiv, der muss in die Geschlossene. Dann haben die den rüber nach Andernach gekarrt. Ob der was gemacht hat oder nicht. Wo war das? Und wenn er auch gerade nur über das Essen gemeckert hat. Erzählen Sie mal, wie kam das dazu? Der Michael hieß dieser. Ja, erstmal die Einrichtung und so weiter. Das ist in Arienheller. Die Einrichtung heißt Aloheim. Die haben auch psychisch auffällige Patienten. Und wenn die Nachtschicht ein bisschen zu lang war und die Patienten zu nervig und quirlig sind, wie es in dem Fall war, der Mann hat wirklich nur kundgetan, dass ihm das nicht gefällt. Zwar ein bisschen lauter, das muss ich sagen, er war nicht gerade leise und höflich, weil er hat nicht in dieser monotonen Stimme gequatscht, wie das bitteschön dann erwartet wird. Also ich finde so Menschen auffälliger als jemand, der schneller spricht oder einen Ton auch mal erhebt. Weil die haben zumindest noch Gefühle und Empfindungen, das haben die anderen nämlich nicht mehr. Und daraufhin bin ich ja raus und dann hieß es plötzlich, ja, Frau Sabel, Sie können jetzt mal da mitfahren, der muss nach Andernach. Ich habe das ja da noch nicht verstanden, sag ich, wir sind hier gelaufen. Ja, der hat den doch angegriffen, sag ich, wo hat er den denn angegriffen, sag ich, der hat den verbal attackiert, sag ich, das war alles. Sag ich, der hat den doch nicht angegriffen. Ja, da musst du mal ganz den Mund halten, ich muss das ja besser wissen. Sag ich, ich habe da daneben gestanden. Frech. Ja, das ist ja der Berühmte, der wegen BTM auffällig war und sich die Medikamente von denen geklaut hat. Hat sich die mitgenommen. Entweder hat er es, also ein Teil hat er selber geschluckt, er war sehr wild auf Tropfen, weil die schneller ins Blut geht. Und ein Teil der Medikamente sagt er, da kriege ich gutes Geld für. Mhm. So, und der war also angeblich gewalttätig oder wäre aufgefallen und dann? Richtig. Und dann wurde in Andernach angerufen. Sie hätten hier einen auffälligen Patienten, ob sie einen Platz frei hätten, und dann wird er rübergebracht. Ein Einzelfall? Nee. Wie oft haben Sie so etwas erlebt? Fünfmal. In meiner ganzen Laufbahn. Ich war mehrfach in so Bereichen immer mal aushilfsweise tätig und wieder nicht tätig, ja? Weil im sozialen Bereich habe ich immer gearbeitet. Ich habe auch Altenpflege gemacht, da könnte ich auch extreme Fälle erzählen. Ja, erzählen Sie mal drei extreme Fälle. Aus dem alten Bereich extreme Fälle. Ja. Kurz. Die Frau war halt laufend drauf, die wollte raus. Die wollte nur raus, an die Sonne. Ja? War irgendwie so fixiert auf Frühlingswetter, Sonne. Mhm. War die halt einfach. Im Altenheim. Die war eigentlich nicht so, die ist auch keine Krakelische gewesen. Die meiste Zeit hat sie ja doch gar nichts gemacht. Ja? Die haben die fixiert am Bett, weil sie ja nicht rauszugehen hat. Die darf nicht alleine raus. Man hätte ja jemanden mitschicken können, das wäre ja auch kein Thema gewesen. Muss man die Frau fixieren, nur weil sie den Wunsch hat, rauszugehen? Fixieren ist eine Freiheitsberaubung. Dann müsste doch normalerweise immer auch erst ein Richter eine Genehmigung. Nee. Ach Quatsch. Das geht mal kurz im Nachtdienst so, weil sonst rennen ja zu viele rum. Blödsinn. Die sind doch unterbesetzt. Aus dem Grund wird ja, aber es wurde doch im Raum Stuttgart ein Richter wegen 42 Verbrechen dieser Art wegen Rechtsbrücken verurteilt. Michael Irmler. Das finde ich gut, kenne ich nicht. Wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, kann ich Ihnen einiges darüber zusenden. Ich kann Ihnen die gerne geben. Ist das jetzt mit auf dem Band? Obwohl, die steht im Internet. Schreiben Sie mir eine. Meine steht auf der Webseite endzeiter.de. Ja, die habe ich gesehen. Und dafür bin ich die E-Mail ja am Vorbereiten mit dieser Liste, mit den ganzen Verknüpfungen. Ja gut, dann schreiben Sie mir einfach meine E-Mail-Adresse und ich antworte darauf. Also die Frau wurde gefesselt, als sie sagte, ich möchte mal nach draußen fixiert gehen, ne? Genau, man nennt das fixiert werden. Für wie lange? Ja, ein paar Stunden, bis sie Ruhe gegeben hat und irgendwann eingeschlafen ist. Mhm. Ja, bis das nicht mehr gestört hat. Das war so üblich, dass man das ohne Richter gemacht hat? Ja. Die ist jetzt zu krakelig, wir haben hier zu viel zu tun, fixier die mal. Und ich anderer Extremfall? Das mit der Frau mit diesem Wirbelanbruch, das fand ich ganz schlimm. Was war ein Bruch? Die hat wohl einen Wirbel angerissen. Ich habe von Anfang an gesagt, die ist gestürzt. Die ist in der Dusche morgens gestürzt. Die ist gestürzt, gefallen. So, und die klagte ab da immer wieder, ihr würde der Rücken so wehtun. Nun war die wirklich sehr anstrengend. Die Frau war nicht einfach. Ja? Also da habe ich auch manches Mal rausgehen müssen, erstmal Luft holen und wieder reingehen müssen, um zu sagen, jetzt. Ja? Aber da kann sie ja nichts für, dafür ist sie die Patientin. Und die klingelte dann immer wieder nach den Aufsehern, sag ich jetzt mal, ne? Den Heimbediensteten. So soll noch mal, und sie hätte ja so und so Bäuchchenarzt und was weiß ich nicht allen. Da habe ich gesagt, Mensch, irgendwas kann doch da oben nicht stimmen. Sag ich, die läuft doch so seltsam, die kannst du kaum auf die Beine stellen, dann klappt die gleich wieder zusammen. Sag ich, die sitzt doch gleich wieder auf dem Bett. Sag ich, da stimmt was nicht. Sag ich, die ist doch sonst gelaufen. Sag ich, wenn doch irgendwas durch den Sturz ist, was man übersehen hat, habe ich ja darauf hingewiesen. Sag ich, können wir nicht vielleicht doch den Arzt anrufen? Nö. Dann musste diese Frau, ich glaube, eine Woche lang mit diesen Schmerzen verbringen und ist immer wieder abgewimmelt worden und immer wieder zusammengeschissen worden, weil sie doch bitte jetzt nicht zu klingeln hat. Es wäre sowieso so wenig Personal da. Rausgestellt hat sich dann nachher, sie hat tatsächlich was gehabt. Sie hat ja auch ein Stützkorsett gekriegt, ja? Mhm. So. Was soll das? Dann kann ich aus einer Schule was sagen, wo ich im Internat gearbeitet habe. Der Junge ist morgens vom Gerüst gefallen und jammerte über Schmerzen im Schulterbereich. So, mittags jammerte er noch. Und dann habe ich gesagt, sollen wir nicht doch mal zum Arzt gehen? Vielleicht hat er sich was getan. Das ist ziemlich hoch da gewesen. Sag ich, ich habe den Sturz nicht ganz gesehen, aber das, was ich gesehen habe, wie der aufgekommen ist, ich weiß es nicht. Nee, wer soll denn da jetzt mitgehen? Gut, gesagt, getan. Ich habe keine Ruhe gegeben, weil mich für dieses Kind eingesetzt. Bin ja dann in die Elisabeth-Krankenhaus mit dem gefahren, habe da röntgen lassen. Und ich sag noch zu dem Arzt, da ist ein Haarriss. Weil das kann man erkennen, auch bei Knochenbrüchen. Manchmal sehe ich sowas auch. Ja, ganz so dumm bin ich dann auch nicht. Und der Arzt war ziemlich angestunken, weil da sehr viel Betrieb war und sagte, nee, da ist nichts. Wenn das morgen noch wehtun sollte, können Sie ja nochmal wiederkommen. So in der Nacht, gesagt, getan, der Junge hat die ganze Nachtwache über nur gejammert. End vom Lied war, dass eine Arbeitskollegin am nächsten Tag nochmal mit ihm ins Krankenhaus ist und was stellt sich raus? Der Junge hat ein Haarriss im Schlüsselbein. Punkt. Und so Sachen sind im Elisabeth-Krankenhaus auch häufiger vorgekommen. So ist zum Beispiel auch von einem Bekannten von mir die Frau verstorben. Da war dann lange, lange drum. Er hat das auch erzählt. Ich finde das auch sehr suspekt, was da gelaufen ist, weil ich dasselbe erlebt habe in 2007, als ich mein Baby fast verloren habe und die mir die Medikamente anhingen, die ich nicht kriegen darf. Ich habe eine Allergie gegen Penicillin und es gibt Untergruppen bei der Penicillin-Gruppe. Die hängt man dann besser auch nicht an. So, und ich habe noch darauf hingewiesen, sie möchten mir dieses Medikament nicht geben, ich hätte eine Allergie dagegen. Und sie hängt mir das wäre jetzt ein anderes Medikament, weil die ja auch raus ist, habe ich da doch für wahrgenommen, hing mir das Medikament an und die kam noch nicht immer mehr ganz zur Tür. Da habe ich die schon wieder zurückgepfiffen, weil ich gemerkt habe, es stimmt was nicht. End vom Lied war, ich hatte einen Allergieschock. Was hat sie gemacht? Sie hat mir doch dieses Medikament, was sie mal gerade per Telefon, weil die Ärztin keine Zeit und keinen Bock hatte zu kommen, angehangen haben, weil ich eventuell eine Entzündung haben kann. Haben sie mir doch angehangen. Und sowas ist mir bei meinem Bekannten untergekommen. Die muss auch ganz seltsam verstorben sein. Der stand nachher auch unter Mordverdacht. Da war auch eine Behandlung im Elisabeth-Krankenhaus. Die hatte wohl gesundheitliche Probleme. Die kam ins Krankenhaus, ist da behandelt worden und ist auch wieder entlassen worden, weil sie nicht für so 100% vollgenommen worden ist. Da wäre halt nichts, das wäre nicht so schlimm, man kann ruhig heimgehen. Und diese Frau hat nachts dann wohl so starke gesundheitliche Probleme gekriegt, dass sie umgekippt ist. Ja? So, die wurde dann wieder in das Elisabeth-Krankenhaus gefahren. Und der Mike muss wohl noch gesagt haben, die hat halt dat und dat an Allergien und die Medikamente genommen. Man müsste halt aufpassen wegen den Wechselwirkungen. Das macht man, wenn man vernünftig ist. Dann gibt man sowas an. Das müssen die Ärzte wissen. Wenn du das nicht weißt, bringst du jedes Menschenleben in Gefahr. Und das wissen Ärzte. Die lernen das nämlich. Das haben sie nicht beachtet, haben ihr dann ein Mittel gespritzt, was eine Gegenreaktion hervorgerufen hat und die Frau war tot. So, dann ist die autopsiert worden, aber vom selben Krankenhaus. Weil ich auch schon höchst suspekt finde, wenn die da im Krankenhaus umkommt, weil der Verdacht besteht, dass sie was Falsches gespritzt haben, dann hat die gefälligst nicht da in die Pathologie zu gehen. Oder nicht? Kam was dabei heraus? Kam etwas dabei heraus? Ja, das weiß ich nicht mehr. Das habe ich nicht mehr weiter verfolgt. Was ich im Elisabeth-Krankenhaus auch noch weiß, ist, meine Schwester hat einen Kaiserschnitt gehabt, eine Entbindung. Ihr letztes Kind ist ein Kaiserschnittkind. Und sie hatte eine Entzündung. Was hat der Arzt gemacht? Der kam morgens ans Bett, war ziemlich mieselaunig gelaunt. Sieht eine Blase an dem Kaiserschnitt, nimmt sich so eine Verbandschere, sticht das einmal auf und sagt, ja, jetzt kann es ablaufen und geht. Schickt die Schwester zum Verbinden. Als meine Schwester mir das erzählt hat, habe ich erstmal nur geguckt. Ich sage, bist du dir sicher, dass das eine Schere war? Sagt das Mensch, ich kenne doch so eine doofe Schere. Sag ich, ich möchte eigentlich hier raus. Das Elisabeth-Krankenhaus hat schon öfter so Sachen gehabt. Und das ist das Marienklinikum, wo meine Tochter war. Das ist dasselbe. Und sie machen nicht alles richtig. Meine Tochter lag in ihrem Erbrochenen. Meine Tochter wurde von einer Krankenschwester betreut, die, wie hat sie gesagt? Oh Gott, ich muss gerade auch mal kotzen gehen. Ich sag, wie geht's Ihnen nicht gut? Ja, sag ich, dann müssen Sie nach Hause gehen. Sag ich, Sie sind hier auf einer Nano, wie heißt das, Nano, ich kann das nicht aussprechen. Diese Frühchenstation. Mhm. Sag ich, Sie gefährden ja damit auch die Säuglinge. Dann sagt sie, wir haben ja sowieso zu wenig Personal. Sag ich, bitte von meinem Kinderbett weg, weil mit so Sachen fing das an. Ja? Dann war meine Tochter ja im Kemperhof und da ist ja wirklich dann der Hammer, der Vogel abgeschossen worden. Meine Tochter lag da das erste Mal wegen Stuhlproblemen. Ja, die hat halt zu flüssigen Stuhl und zu viel gehabt. Wenn man zu viel Stuhl hat, dann gerät der Mineralstoffhaushalt auch ganz, ganz schnell entwanken, gerade bei Frühchen und die noch ganz heftige Diagnosen, die Bradykardie-Apnoe-Syndrom haben, ja, die hat also sowieso schon benachteiligt ins Leben gestartet und dann noch so was dabei, das könnte für so einen Säugling tödlich enden. Kemperhof angerufen, gesagt, getan, dahin gefahren. Kemperhof hat Säugling auf der Station. Und plötzlich kommen sie mit einem Noroviruskind, was wohl auf der Station lag. Das lag auf der Station. Meine Tochter hatte da dann 3 Tage später plötzlich auch. Logisch, ne? Dieser Virus verbreitet sich schnell. Dann bin ich natürlich ziemlich ungehalten gewesen, als meine Tochter daran erkrankt war im Krankenhaus, weil die Frau ist ohne Hände zu desinfizieren, ohne Kittel, ohne Mundschutz, an dieses andere Kind, um zu meinem Kind zu kommen. Das heißt, dieser Virus ist direkt übergegangen, ja? Und bei einem Frühchen, wo das Immunsystem sowieso noch nicht aufgebaut ist, ist natürlich die Gefahr riesengroß, dass man sich direkt ansteckt. Hygienevorschriften halten die nichts von. Dann habe ich das Gesundheitsamt angerufen, nachdem meine Tochter draußen war. Hab ihr das geschildert, hab gesagt, wie sieht das aus? Die Ärztin hat mich auf dem Gang angeschrien, dann scheißte sie eben noch aus, ja, weil ich ja da keine Ruhe gegeben habe, aber bei Müttern, die ihren Kindern keinen Schnuller geben wollen, da hören sie zu. Dann sagte sie, wir können Folgendes tun, wir machen einen Code-Test, also den schicken wir ein, dann können wir sehen, ob die Infektion noch akut ist oder nicht akut ist. Da bin ich dann drauf eingegangen, weil ich gesagt habe, die Kinderärztin hört mir auch nicht zu. Sag ich, was soll das jetzt hier? Sag ich, meine Tochter war ein Frühchen. Sag ich, die hat sowieso schon so viel jetzt durchgemacht. Sag ich, was da im Krankenhaus so abgeht mit der unterbesetzten Geschichte, sag ich, das passt mir auch nicht. Sag ich, aber ich habe auch Angst, mein Kind in Gefahr zu bringen. Sag ich, was tue ich jetzt? Und dann schlug sie mir das ja vor. Sag ich, gut. Sag ich, wenn ich das selber machen kann, sag ich, das gibt mir zumindest ein Stückchen Sicherheit, dass da nichts ist. Ja, weil meine Tochter, weil wie gesagt, die hat wirklich Probleme gehabt. Also der Arzt hat sie ja nicht umsonst in Schlaflaboren sonst wohin überwiesen. Er hat sie ja nämlich überwiesen, angeblich habe ich ja mein Kind da hingeschlossen, stimmt nicht. Da muss sie ja was haben. So, dann haben wir den Test ja gemacht und das spielte das Jugendamt auch drauf an. Sag ich, erstens mal, Frau Anja Picard, dürfen Sie das nicht wissen? Sag ich, woher Sie doch immer haben? Sag ich, kann sein, kann nicht sein. Sag ich, und zweitens mal, sag ich, was ist an einem Abstrich von einem Code, von einem, vom Stuhl, heißt ja bei Menschen nicht Code, vom Stuhl so schlimm. Sag ich, das ist eine harmlose Untersuchung, um zu gucken, ob da nicht noch diese Viren bestehen. Weil die mussten nämlich im Kemperhof, als ich im Gesundheitsamt angerufen hatte und danach gefragt hatte, wegen dem Norovirus, ne, mussten die die ganze Station reinigen lassen, desinfizieren lassen. Und waren natürlich ziemlich ungehalten, das Personal auch zu mir, weil das hieß ja doppelte Arbeit. Ne? eine ganze Station dann abzuwischen, wo die Kinder liegen, die zu verlegen und die zu säubern, das ist Arbeit. So, und jetzt nochmal zu dem Riester im Kemperhof zu kommen, der Oberarzt, Chefarzt. Der ist mit meinem Ex-Mann sehr gut bekannt. Er hat Steuersparmodelle diesen Ärzten damals verkauft. Immobilien zugewiesen, Immobilienfinanzierung und Steuersparmodelle sind damals in Koblenz breit verkauft worden von meinem Ex-Mann Sabel. Weil er über den AWD die Kunden im Krankenhaus hatte, weil seine Schwester Krankenschwester ist. Ich bin nämlich auch zum Beispiel auf dem Gang angesprochen worden. Ach, Frau Sabel, wir kennen uns doch. Ne, ich kannte sie nicht. Ich kannte sie nicht. Welche Sabel auch immer vor ihr gestanden haben müsste. Ich sag, muss eine Verwechslung sein. Die lief mir ja förmlich nach. Doch, doch, wir kennen uns. Sag ich, woher denn? Sag, dann müssen Sie mir schon sagen, woher. Ja, das wüsste sie nicht. Sag ich, ja, dann können Sie nicht sagen, dass Sie mich kennen. Und das sind keine eingebildeten Sachen, sondern die sind da zuhauf aufgekommen. Na, Anja Picard quatscht mit dem Arzt. Der Arzt geht hin, ruft den Kinderarzt an und bespricht mit dem Kinderarzt was. Was der besprochen hat, weiß ich nicht, wollten wir beide nicht sagen. Um denn dann dem Jugendamt handübergreifend doch die Möglichkeit zu geben, dass ich jetzt überwacht sein muss. Ja, was ich so irre fand. Ich sag, was heißt hier überwacht? Sag ich, was habe ich großartig meinen Kindern getan, außer dass ich achtsam war in puncto einer Infektion. Sag ich, was habe ich meinem Kind getan? Gar nichts. Ja, und dann waren wir ja zweite Mal da, als die Joelle den Atemstillstand in kurzen hatte, den Aussetzer. Ja, und das hätte ich lassen sollen. Aufgrund der Tatsache bin ich dann heute eine Kindswohlgefahr, weil das Kind die Diagnose Bradykardie-Ablösyndrom hat. Ich wusste ja am Anfang dann nicht immer mehr, was das heißt. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, die Atmung lässt nach. Die Atmung lässt nach und das hat was mit dem Herz zu tun. Die hat einen Herzfehler. Und das sind Atemaussetzer, ja? Die Hebamme hatte mir auch gesagt, die hat mir erklärt, wie man einen Säugling wiederbelebt. Das fand ich auch so seltsam. Ich hatte sie ja gefragt, warum sie mir das zeigt. Och, das wäre heute Standard bei Hebammen. Nee, das ist nicht Standard. Warum haben die von mir immer verheimlicht, was meine Tochter hat, wenn der Herr Müller keinen Fehler gemacht hat, weil ich einen vierfach so großen Kaiserschnitt habe wie andere, der geeitert ist? Ich habe 4 Monate lang Quatteln gehabt. 4 Monate lang juckende Quatteln. Sie haben mir falsche Medikamente angehangen. Das ist nachweislich. Und der Oberarzt im Elisabeth-Krankenhaus, mit dem habe ich mich ganz vernünftig unterhalten können. Und er sagt auch, ja stimmt, Frau Sabel, da haben Sie recht. Da kann ich Ihnen zupflichten, ich bitte Sie nur dann bitte unter Kontrolle vom Frauenarzt zu bleiben. Habe ich gemacht. Der Frauenarzt verschlampt einen Bericht und ich kriege einen Frühchen. Weil er die Entzündung nicht behandelt hat. Das Elisabeth-Krankenhaus hat da keinen Fehler gemacht, aber später. War nämlich Schichtwechsel und waren sowieso zu viele Ärzte krank. Und gerade wenn ein Arzt eine Doppelschicht fährt, macht er Fehler. Und die hat er gemacht. Ich habe ihm bewusst darauf hingewiesen, was alles an gesundheitlichen Sachen war, damit sie nichts doppelt machen müssen. Weil sie mich gefragt haben, um mich dann anschreien zu lassen, ja, müssen sie mich schon beurteilen lassen, das will ich ja gar nicht wissen. Ich sage, das hat aber mit der Schwangerschaft hier zu tun. Sag ich, ein paar Systemen können sie mir nicht anhängen. Sag ich, ich habe Doppelsystolen. Sag ich, dieses Medikament hat mir in der ersten Schwangerschaft schon Probleme gemacht. Gucken Sie doch im Mutterpass nach. So haben wir aber angehangen. Haben Sie denn zurzeit irgendwelche Probleme? Ich habe immer noch Nachfolgen von dem Kaiserschnitt. Ich habe immer noch Probleme mit der Hüfte. Ich habe immer noch die Naht, die schmerzt nach wie vor. Die wird auch ab und zu mal noch ziemlich dick. Ich meinte was anderes. Sozialhilfegeld, Arbeitslosengeld, Rente. Im Moment, ich habe mich doch rausgezogen. Ich habe keine Gelder mehr beantragt. Ich lebe auf meinen Mann. Der hat eine Arbeit. Da habe ich noch geholfen, dass er die Ausbildung machen kann. Mhm. Damit er auch arbeiten kann. Und davon lebe ich jetzt. Im Moment habe ich gar nichts. Aber ich habe auch kein Vermögen, um sagen zu können, ich engagiere mal einen guten Anwalt, um den Müll hier aufzudecken. Ich habe immer noch eine Hoffnung, dass die Staatsanwaltschaft Koblenz sich eines Besseren besinnt. Weil anschreiben tue ich die nach wie vor. Man kann von mir nicht erwarten, dass ich zum Beispiel diese Sache mit dem sexuellen Missbrauch an meinem Sohn vergesse. Das fett. Wie hat er ehrlich gesagt? Das fällt mir gerade ein. Ja, Frau Steimle, ich heiße ja heute Steimle, ne? Ich habe meinen Mädchennamen mit der Heirat mit meinem Mann hier wieder. Muss der Name unkenntlich gemacht werden? Steimle, ne. Muss nicht. Also ich darf sagen, das ist Frau Steimle. Dürfen Sie. Gut. Ich stehe dazu auch offen. Mir wäre das heute egal. Mir wäre das heute so scheißegal, wenn die mir nochmal drohen. Ich werde weiterhin so hartnäckig bleiben. Wollen Sie denn, würde man denn ein Bild von Ihnen veröffentlichen dürfen? Ich habe kein gutes, ne, ich bin nicht so fotogen. Nein, aber für eine Webseite, damit man sehen kann, das ist die Frau Steimle und dann kann man anklicken, sich das anhören und auch mal bei Ihnen anrufen. So eine Webseite, wo viele Personen mit Bild natürlich dort stehen. Ja, das ist okay, das kann man machen. Aber wie gesagt, ich habe kein anständiges. Ich habe noch ein altes, das kann ich Ihnen geben, da kennt man mich ja auch drauf. Mhm. Ach so, was ich noch sehr suspekt fand, es stellt nachts um 23:30 ein Mann an meiner Haustür, um mir zu sagen, er möchte bei der blonden Frau oben etwas abholen, die Alleinerziehende. Mhm. Was keiner wusste war, dass ich zu dem Zeitpunkt blau-schwarze Haare hatte und keine blonden mehr. Mhm. Blond war ich oben im Taubenweg, ja. Das ist richtig. Fand ich auch so seltsam. Warum schellt er plötzlich in dem ganzen Schadelameng dann einen Mann und richtig hartnäckig, ne? Der hat sich überhaupt nicht abwimmeln lassen. Der wollte also mit aller Gewalt gerne rein. Sind auch so. Warum passieren die Dinge da so massiv auffällig hintereinander? Den Roller, den sie von meiner Schwester kaputt gemacht haben. Warum? Warum hat man versucht, mein Auto aufzubrechen? Ging nicht so einfach, ist eine Wegfahrsperre drin. Was mich nur interessiert, sind diese Todesursachen von diesen Zeugen, diese Personen, die Sie vorhin benannten, wo im Aktenzeichen XY etwas aufgeklärt sei. Ach so, die, ja, das ist eine Altsache, Schnurer. Das ist eine Sache aus dieser Waffensache. Auf das Thema würde ich aber nicht so gern eingehen, weil das war heftig. Mit dem habe ich mich ja damals dann geeinigt nach der Aussage, dass ich mich zurückziehe. Dass ich das nie gesehen habe und ich auch nicht mehr weiß, welcher Ort das war. Den habe ich persönlich kontaktiert. Komisch finde ich halt nur, dass immer wieder auf den geschossen wurde. Der Herr Sabel bringt immer den Herrn Schnurer an. Der Herr Schnurer war es nicht. Mit dem Ingo Sabel zusammen habe ich die Dinge erlebt. Der Ingo Sabel hat 1994, 1995 versucht, über den Schlüsseldienst Bohr in meine Wohnung, meine angemietete Wohnung in der Schlossstraße reinzukommen, weil er einen Notebook rausholen wollte. Er hatte mir Geld vom Konto geklaut. Ja? Das habe ich natürlich zurückgefordert und ihn vor die Tür gesetzt. Mhm. Das nahm er zum Anlass, zum Schlüsseldienst Bohr zu gehen, um vorzugeben, er würde dort wohnen und er möchte die Tür aufmachen, weil er den Schlüssel verloren hätte. Wäre ich nicht gekommen, und da hatte ich Glück, und hätte dem Schlüsseldienst Bohr mitgeteilt, da er sich gerade mal den Ausweis zeigen lassen muss, bevor er eine Wohnungstür öffnet, wäre er drin gewesen. Und ich sage, die kennen sich alle untereinander, weil es ging um Drogen, es geht um große Geldbeträge. Das ist übrigens auch etwas, wo der Rechtsanwalt Herr Romini aus Koblenz direkt, der hat die Akte ganz am Anfang gehabt, da war die noch mini klein. Da sagt er folgenden Satz zu mir. Ja, Frau Sabel, geht's denn hier nur um Geld? Ich sag, was heißt das? Da steht doch was anderes. Da steht doch eine ganz andere Begründung drauf. Ja, Frau Steimle, ich kann Ihnen nur so viel sagen. In dem Fall hier menge ich mich nicht rein. Geht's hier denn nur um Geld? Das sagt ein Strafanwalt. Da hat mich mein derzeitiger Mann mit hingenommen. Ich habe einen Anwalt, der eventuell tätig wird. Sag ich, wieso ein Strafanwalt? Ich brauche einen Familienrechtsanwalt, weil der Sabel ein Sorgerecht beantragt hat und nicht einen Strafanwalt. Schon komisch, wovor, ne? Hatte der Anwalt Angst? Weiß ich nicht. Der hat nur den Satz gesagt, er würde den Fall nicht annehmen, der wäre zu groß, ob es hier nur um Geld ging. Ich habe den mehrfach darauf dann angesprochen. Er blieb freundlich, ne? Muss ich sagen, freundlich gewesen, aber sehr bestimmt, dass er den Fall nicht will. Und so verhalten sich viele Anwälte auch heute. Ne? Die kriegen den auf den Tisch, kriegen die Akte und sagen, nee, ist mir zu viel Arbeit, mache ich nicht. Dass man 90% der Akten mit Fakten widerlegen kann, das interessiert die gar nicht erst. Ich war noch nie in der Psychiatrie. Ich bin nicht so bodenlos krank, wie ein Herr Sabel behauptet. ich werde vielleicht im Laufe der Zeit krank, weiß ich nicht. Seelisch krank, ne? Und dass ich Angst habe, wenn mir jemand eins auf die Nase gehauen hat oder versucht hat, mich umzubringen, das ist wohl normal, oder? Das ist nichts Unnormales, das ist nichts psychologisch Auffälliges. Deswegen sehe ich ja nicht jeden als Feind. Mhm. Wenn ich das tun würde, würde ich mich einschließen und würde niemanden mehr an mich ranlassen. Ich bin schon vorsichtiger, ne? Wenn mir Sachen komisch vorkommen, dann reagiere ich gar nicht drauf. Oder gehe. Oder sag, ne, ich kenne sie nicht. Oder ignoriere schon mal jemanden, den ich sehe. Das mache ich schon. Das ist klar. Nachdem was die letzten 3 Jahre gelaufen ist, bin ich dann nicht, bestimmt nicht springlich ins Feld hier. Hör mal. Und was ich nach wie vor tue, ist die Sache mit dem Herrn Sabel veröffentlichen. Von der Frau Rinks in Aachen habe ich dann gesagt bekommen, ja, Frau Steimel, ich heute Steimelien. Ne? Sie wissen ja, dass Sie dafür ins Gefängnis kommen können. Ja, sag ich, dann wäre das so. Sag ich, der Ingo Sabel hat den Jungen sexuell missbraucht und ich soll drüber schweigen. Ja, es ist aber so, dass bei einer einstweiligen Verfügung noch andere Voraussetzungen gegeben sein müssen, dass man, falls man sich nicht daran hält, dann auch wirklich ins Gefängnis geht. Geldstrafen, gell? Ich meine was anderes. Es muss auch wirklich eine Berechtigung da sein, also ein vollstreckbarer Inhalt. Und dieser ist vielleicht sogar auch noch ein bisschen an weitere Dinge gebunden. Man kann ja nicht alles von einer Person verlangen. Es muss dann also ja, wirklich... Ich meine aber, dass ich alles lasse. Ja, man alles. Darf aber... Aber ich soll Kontakt mit meinem Sohn halten, weil er ja da sitzt. Aber ich soll ja alles lassen. Kann mir mal... Ja, es gibt ja auch sittenwidrige Dinge. Und es gibt auch manchmal die Möglichkeit, einen sittenwidrig erlangten Titel wieder herauszuklagen. Das ist ein bisschen aufwendig. Klar. Da kann man später mal drüber sprechen. Dazu müsste ich mal sehen, was denn da gegen Sie verfügt worden ist. Bereiten Sie das einfach vor und vielleicht können Sie mir das zuschicken, diese einstweilige Verfügung. Das ist das erstmal Wichtigste. Ich scanne die ein und mache die als Anhang, als E-Mail-Anhang. Komplett. Mit Datum, alles was dabei ist. Und auch den Antrag, wenn es geht. Ja, der ist sicherlich mit drin. Da steht die Claudia Sabel und der Ingo Sabel mit eidesstaatlicher Versicherung als Unterschrift drunter. Ja. Den Rechtspfleger Hasselmann, den hatte ich angerufen, der kann sich an den Fall nicht mehr erinnern. Ich möge ihm verzeihen, aber er hätte so viele Fälle hier. Vielleicht hat er Ihnen das ja auch einfach nur so zugeschickt. Kann sein, hat er ja mit der Scheidung auch gemacht. Aber ich stand ja vor Gericht. Ich bin einen Tag vorher angerufen worden, Sie haben hier morgen eine Verhandlung. Und mein Anwalt sagte zu mir, ja, Sie können da jetzt hingehen, Sie können da aber auch lassen. Sie können Quatsch. Ja sowieso machen, was Sie wollen. Sie kommen sowieso nicht weiter. Na, haben Sie das bis morgen fertig? Das Einscannen von der Verfügung, ja. Ja, gut. Die anderen Texte noch nicht ganz, weil da zu viel ist. Mhm. Wichtig ist immer zeitliche Reihenfolge und eigentlich immer nur Überschriften mit so ein bisschen Erläuterung. Alles nicht so umfangreich. Richtig. Damit man sich leicht ein Bild von machen kann. Bin ich am Machen. Dafür bin ich den ganzen Ablauf nochmal durchgegangen. Hier, das war jetzt ein bisschen wild gesprungen, aber das ist auch teils so abgelaufen, ne? Dieses Wildspringen. Ja. Weil kam ja dann eine Zeit lang von allen Seiten was. Arbeitsamt schickt mich zum Arbeiten, obwohl ich einen Kaiserschnitt habe und der eitert, ja? Und jeder wusste, dass ich Probleme habe, gesundheitliche, wollen aber mit Gewalt, dass ich jetzt arbeiten gehe. Wenn sie die Kinder wieder haben, dann lassen wir sie in Ruhe. Wichtig ist auch, wenn das Jugendamt etwas verkehrt gemacht hat und irgendwelche Daten weitergegeben hat. Oder das Krankenhaus war es wohl, ne? Hat Daten an das Jugendamt weitergegeben? Jugendamt auch. Ja, diese Datenweitergaben, diese rechtswidrigen. Wenn Sie aber was schreiben können, wäre gut. Die Bescheinigung aus der Klinik, dass ich weder eine Selbst- noch eine Fremdgefährde bringe, hat das Arbeitsamt mal gerade im Haus rumgereicht. Ja, all solche Dinge. Kann ich machen. Wenn jemand mit Daten pflichtwidrig umgegangen ist. Das ist ganz, ganz, ganz, ganz viel hier drin. Also der Ingo ist hingegangen zu Ja, aber machen Sie das doch schriftlich, sonst dauert das jetzt noch. Wir haben jetzt schon wieder 1 Stunde und 28 Minuten und 30 Sekunden. Sehen Sie mal, Entschuldigung, ja. Aber es war wirklich so viel. Machen wir jetzt mal Schluss. Ja, bis zum nächsten Mal. In dem Sinne wünsche ich Ihnen Ja, auf Wiederhören. Jo, tschüss.